Guten Abend, liebes Publikum. In Deutschland wird ja jetzt heftig gestritten und viel neue Politik gemacht. Und das ist ja auch sehr interessant, das zu beobachten. Aber der Jürgen von Manger hat sich schon lange damit beschäftigt. Und deshalb habe ich Lust, Ihnen von ihm die drei Mai-Reden vorzulesen. Meine lieben Arbeitskolleginnen und Kollegen, nachdem unser Doppelquartett durch seine schönen Weisen den ersten Morgengruß für uns gemacht hat, ja, möchte auch ich Ihnen an diesem schönen Maienmorgen einen recht guten Verlauf, also dass wir einen recht guten Verlauf haben, möchte ich Ihnen wünschen, Ihnen allen. Ja, ehrlich. Wir sind ja heute wieder zum 1. Mai angekommen, dem Tag, an welchem die Arbeit ruht, aber ihrer doch einmal gedacht wird zur Ehre des arbeitenden Menschen, weil es ja der arbeitende Mensch ist, nicht wahr? Der das Schicksal eines Volkes bestimmt und wir dürfen voll Stolz fragen, wer es denn wohl war, der nach dem großen Zusammenbruch durch seine Hände Arbeit die Sache, nicht wahr, dass die Räder wieder rollen konnten für das Vaterland und eine Blüte ohnegleichen. Das Vaterland, wollen wir sagen, dass es wieder aufblühen konnte, das Vaterland. Kolleginnen und Kollegen, ich will Ihnen hier keine große Volksrede halten. Sie merken schon, das liegt mir überhaupt nicht. Aber was ich noch sagen wollte, ist der Ernst des Tages, dass wir einmal das vergessen nicht sollten, auch wenn es uns gelungen ist, heute zum Drachenfels zu fahren, dass wir wieder neue Kräfte dabei sammeln. Das ist dann ja auch zum Wohle der vielen Menschen in Stadt und Land. Aber meine lieben Arbeitskollegen, wir wollen trotz den Drachenfels im Auge behalten, dass die Errungenschaften erkämpft werden und von unseren Vorgängern oder Vätern und dass wir uns nicht auf den Lorbeeren ausruhen können, denn das wäre sehr gefährlich. Sicher, wir haben es durchgesetzt, dass wir heute als Menschen dastehen und sogar die Betriebsleitung muss es inzwischen anerkennen. Aber Kollegen, wahrscheinlich muss es trotzdem die Parole sein, damit es nicht bei Nacht und Nebel wieder anders wird, wie einige Herrschaften gerne hätten und sind schon wieder am Drehen daran. Ja. Nun, ich sagte bereits, ich will mich kurz fassen. Wir wollen heute nicht an diese Dinge denken, sondern die Stunden genießen, wie die Kegel fallen. Das nur mal als Spaß gesagt. Das heißt, es ist ein tiefer Sinn darin. Wir wissen ja auch nicht, wie Petrus gesonnen ist da hinten am Himmel. Das sieht nicht gerade schön aus. Sind paar ganz dicke, schwatte Wolken mit bei. Wenn es nun regnen sollte, haben wir zwei gedeckte Kegelbahnen zur Verfügung. Bundeskegelbahn ist klar und wollen wir die Zeit schon rumkriegen, nicht wahr? Ehrlich. Sieh, ich glaube, die Autobusse sind da, dann kann's ja losgehen. Ich persönlich fahre leider mit Direktor Sommerkamp, dass wir vorher nochmal alles nach dem Rechten sehen. Ich wünsche Ihnen gute Fahrt und viele schöne Stunden und Erlebnisse mit allen Kolleginnen und Kollegen. Jetzt ist der Firmenchef dran. Sehr geehrte Damen und Herren, meine Arbeitskameraden, liebe Betriebsfamilie, ich darf Sie am heutigen Festtage recht herzlich begrüßen und ich muss Ihnen sagen, ich konnte eben gar nicht anders als Sie, liebe Betriebsfamilie, nennen. Ich weiß nicht, ob Sie das überhaupt bemerkt haben, seien Sie mir jedenfalls deshalb nicht böse. Aber wenn ich Sie alle hier vor mir sitzen sehe, so nett, so schmunzeln, so gute Laune, nein, nicht wahr? Also wirklich eine große Betriebsfamilie. Dann freut mich das doch immer wieder, dass das bei uns so schön und liebenswert ist. Und Sie wissen, eine Familie, die sich gern hat und zusammenhält, ist doch immer noch die Zeile und Zelle des Wiederwohlstandes. Die Zelle, nicht wahr, aus der dann auch die Zukunft unserer Kinder rinnt, nicht wahr? Ja, wir ziehen ja nun einmal alle an einem Strang und es ist auch im Bereich, wie in einer ganzen guten Familie, ja, in einem Familienbetrieb, wo der Hausvater, nicht wahr, sagt, das und das muss gemacht werden und jeder weiß, Vater macht das schon gut, der denkt ja bei allem nur an die Seinen und so weiter und so fort. Da lässt man sich dann doch nicht von außen irgendwie beeindrucken, sondern sagt, bitteschön, das ist bei uns alles in Ordnung. Da brauchen wir niemand, der uns da reinredet, nicht wahr? Sie wissen ja, nicht wahr? Ja, wissen Sie. Schön. Nun, meine lieben Damen und Herren, meine sehr geehrten, der heutige Tag, das wünsche ich auch im Namen der übrigen Geschäftsleitung, möge Ihnen nach einem langen, harten Jahr der Arbeit verdiente Ausspannung geben und Erholung bringen, damit Sie dann ab morgen mit neuer Kraft, natürlich nicht, wie es eben Ihr Personalratsvorsitzender, der Herr Nottebaum, so nett sagte, ja, der sagte, ab morgen wollen wir dann wieder mit neuer Kraft der Arbeit aus dem Wege gehen. Ja. Also das war natürlich ein sehr, sehr netter, gelungener Scherz, nicht wahr? Na, Sie kennen ja den Herrn Nottebaum, der ist nun mal ein Spaßvogel und hat alles sehr, sehr nett, nicht wahr, da diesen Scherz gesagt oder gemacht, finden Sie doch auch, nicht? Herr Nottebaum, im Übrigen darf ich Ihnen sagen, dass wir nicht zuletzt Herrn Nottebaum, dem Personalratsvorsitzenden, verdanken, wenn wir diese Feier heute hier feiern können. Ja, der hat nun ja wirklich schon viel durchsetzen können. Bei mir hat schon so manches ausgeheckt, wovon Sie vielleicht gar nichts ahnen. Ja, wirklich, der setzt mir manchmal aber ganz hart zu. So kam er auch vor einigen Wochen, ließ sich bei mir anmelden und sagte, können wir dieses Jahr wieder unseren netten Ausflug machen? Nun, meine Damen und Herren, Sie wissen ja, die ganz, ganz rosigen Zeiten der Wirtschaft, wie wir sie gehabt haben, die sind doch sicherlich vorbei. Nicht wahr? Nicht nur bei uns. Wir werden uns alle in Deutschland bald sehr nach der Decke strecken müssen und deshalb habe ich auch auf diesen Vorschlag von Herrn Nottebaum hin ernsthaft überlegen müssen, ob wir eine solche Betriebsfeier überhaupt verkraften können. Also ich kann Ihnen sagen, ich habe nicht nur eins, ich habe mehrere Nächte schlaflos zugebracht. Meine Frau wird Ihnen das gerne bestätigen, ja. Aber Sie wissen vielleicht, ich persönlich stamme vom Lande, bin ein ganz robuster Bursche. Ich habe eine sehr, sehr harte ländliche Jugend gehabt, habe damals ganz von unten anfangen müssen, wie mancher von Ihnen auch, nicht wahr? Ich schäme mich aber nicht, dass ich mal Vaters Kühe hüten musste oder den Schweinestall säubern. Ja, das habe ich alles gemacht. Mein Vater wiederum, der einen großen Hof hatte, der pflegte immer zu sagen, du sollst den Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden. Nicht wahr? Das sagte der immer so sehr, sehr nett. Nein. Und überhaupt, er war sehr sozial eingestellt. Die Leute gingen für ihn durch dick und dünn. Naja, du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden. Das war also Vaters ständige Redensart, weil er seinen Arbeitern so viel gönnte. Und an diesen Ausspruch musste ich denken, als ihr Personalratsvorsitzender damals bei mir war. Ich habe mir gesagt, wer hier im Betrieb Tag für Tag seine Arbeit getan hat, der soll auch einmal feiern. Ja, richtig. Soll ausspannen. Der hat sogar das Recht dazu. Das wäre ja noch schöner. Und da muss eben Geld her. Und wenn ich es aus meiner eigenen Tasche zahlen müsste, denn wie gesagt, das wäre ja noch schöner. Nun, meine Lieben, Sie sehen, wir haben es geschafft. Die Sache hat hingehauen, wenn ich mal so sagen darf. Und wir sitzen also jetzt in fröhlicher Runde zu frohem Tun versammelt. Ich will Sie nicht länger mit meiner langen Rede aufhalten und von wichtigeren Dingen abhalten. Ich meinerseits hoffe, dass wir einen schönen Festtag verleben mit viel Frohsinn und Freude, der unsere große, schöne Betriebsfamilie noch enger, wenn das überhaupt möglich ist, nicht wahr? Es ist ja schon alles so sehr, sehr nett bei uns. Ach, das ist aber noch enger zusammenschweißt, sodass wir nach all den Fairnessen, die vielleicht in kurzer oder längerer Zukunft auf uns zukommen, die Japaner sind ja ganz schlimm und werden immer gefährlicher, Sorgen um den Arbeitsplatz und was es da alles so geben wird, ja, es ist leider wirklich nicht so rosig momentan. Aber mein Wahlspruch ist, schau noch vorwärts, nie zurück, in der Arbeit liegt dein Glück. Deshalb wollen wir an die graue Zukunft heute nicht denken, sondern wir wollen uns bewusst sein, dass wir immer zusammenstehen, komme, was da wolle. Und in diesem Sinne wollen wir recht fröhlich sein. Und ich wünsche Ihnen zu allem, was heute noch passiert, viel, viel Vergnügen. Der Personalratsvorsitzende spricht noch einmal. Meine lieben Arbeitskolleginnen und Kollegen, ich glaube, ich brauche Sie gar nicht erst fragen, wie das Mittagessen Anklang gefunden hat, sondern die zufriedenen Mienen, die ich hier um mich sitzen sehe, die sagen schon das Richtige. Hier oben ist übrigens noch ein ganzer Post von dem Pudding über. Wenn irgendwo Bedarf ist, ich meine ja nur hier alles. Ja, nun, wenn ihr alle die Tasse Kaffee vor euch stehen habt und die Zigarrenkiste darum ist, erlauben Sie mir bitte, dass ich noch einige Worte zum Ernst des heutigen Tages beisteuere, also dass ich es Ihnen ins Gedächtnis rufe. Denn dass wir hier so schön sitzen als Menschen, war ja nicht immer so. Sie wissen, dass der 1. Mai eigentlich der Tag ist, an dem die Arbeiter früher durch die Städte zogen und Forderungen der Gesellschaft ins Gesicht, ja, schleuderte. Oder wollte man sagen, dass er es verlangte und auch Mensch sein wollte und seinen gerechten Anteil, dass man ihm den immer noch vorenthielt. Ja, so war das. Kolleginnen und Kollegen, es war ein langer und ein harter Weg. Das muss man sich immer wieder im Gedächtnis rufen. Und das wollen wir auch heute an diesem schönen Drachenfels nicht vergessen, wie es alles gewesen ist. Sondern der gerechte Anteil am Sozialprodukt, der gehört doch wohl dem, der es ja erst ermöglicht hat durch seine Hände Arbeit. Das soll doch der Wirtschaftsminister einmal zugeben, nicht wahr? Wenn der Mann sich trauen könnte. Nun aber daran wollen wir heute nicht denken. Der Mai ist gekommen, die Bäume schlagen aus. Das Lied, was wir schon als Kinder gesungen haben, und ich hoffe und wünsche, dass wir diesen schönen Tag in Frohsinn und Kollegialität begehen können. Wir haben es jetzt so vor, wer will, kann gleich draußen ein bisschen auf diese schöne Wiese. Der Wirt will auch noch, ja, der Wirt will auch noch ein paar Liegestühle rausrücken, also dass man sich da ergehen kann. Kaffee trinken haben wir für 16:30 angesetzt. Wir sind ja alle noch viel zu voll. Die eine Kegelbahn unten im Keller ist nur für uns reserviert. Abendessen ist 19 Uhr, daran anschließend dann das bunte Programm mit ein paar tollen Überraschungen. Na, ich glaube, wir werden aber trotzdem einige schöne Stunden verleben. Ach so, was noch war, wer sich bei der ESES-Gruppe gemeldet hat. Wir wollen in 5 Minuten da sein. Es sind übrigens noch einige Plätze frei. 5 Biermarken und den Schokoladenabschnitt ist ein Esel, dass man da schön raufgeschleppt wird von die Viecher und kommt nicht so am Schwitzen. Soll von oben noch schönerer Anblick sein als von hier. Na, Kolleginnen und Kollegen, freut euch des Lebens, solange das Lämpchen glüht, pflücket die Rose, ehe sie verblüht. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen vom Personalrat aus alles Gute, alles Gute. Ja, in diesem Sinne verabschiede ich mich jetzt von Ihnen und dann freut es mich, dass wir uns so schön unterhalten haben.